Der Phönix. Ja, Europa der vielen. Weißt du, die Skulptur hier, die stand von 1975 bis 2000 noch auf dem Europaplatz vor der Postgalerie. Also quasi da, wo jetzt der U-Bahn-Eingang ist. Mhm. Schau mal, habe ich gefunden. Dem heldenhaft kriegerischen Greif gegenüber versinnbildlichte die groteske Form auf Augenhöhe einen bewussten Gegenentwurf, eine Art gordischer Knoten, den Europäerinnen und Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem dauerhaften Frieden entwirren mussten. Ja, aber man muss sagen, die Skulptur, die war von Anfang an unbeliebt eigentlich. Und als dann damals der Europaplatz umgestaltet wurde, hat man sie auf den Platz hinter der Stadthalle verbannt. Aber immerhin noch ein öffentlicher Veranstaltungsort. Aber jetzt mal ganz ehrlich, komisches Ding, der Euro-Gockel. So aufgebläht und irgendwie doch halb leer. Ja, vielleicht wegen der schlechten Luft. Schlechte Luft mitten in der Stadt, das wundert mich nicht, kommt bestimmt von den ganzen Autos. Sag mal, kann die Stadt da nicht vielleicht irgendwas machen? Na, die Stadt kann schon was tun, aber eben nicht bei den ganzen Auflagen zur Herstellung von Verbrennungsmotoren. Und das, obwohl die meisten Motoren in Städten zu finden sind. Ja. Wer hat das entschieden? Na, Europa, also der Europäische Gerichtshof ganz konkret. Wie kann der sowas entscheiden? Der hat ja mit Stadtpolitik eigentlich nichts zu tun. Ja, das ist schon so. Also es haben sich irgendwann ein paar Städte, beziehungsweise Großstädte oder um es genau zu sagen Hauptstädte wie Brüssel, Madrid und Paris zusammengetan und sind vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, um gegen eine neue Richtlinie zu protestieren, die höhere Staubemissionen von Verbrennungsmotoren zulassen könnte. Können Städte sowas machen? Ja, also zumindest wurden sie mal zugelassen. War auch relativ überraschend damals. Das Gericht hat erstmal berücksichtigt, dass die Städte ja die Verantwortung haben, Maßnahmen umzusetzen, die die Umwelt und vor allem die Luft verbessern sollen. Am Anfang. Ja, hat nämlich nicht allen gefallen. Da kam plötzlich richtig Gegenwind auf und zwar massiv. Lass mich raten, wer war das? Industrie? Ja klar, Autoindustrie. Aber die waren nicht alleine. Da standen Mitgliedstaaten dahinter, zum Beispiel Ungarn, Rumänien, Tschechien und vor allem Deutschland. Die waren plötzlich ganz vorne mit dabei. Bis dahin hatten die sich für diese Sache überhaupt nicht interessiert. War ja auch unvorstellbar, dass Städte, auch wenn es jetzt Hauptstädte sind, irgendwas gegen die Industrie machen können. Das wäre es ja, wenn jetzt alle Städte auf einmal mitreden. Ja, wobei es ihr gutes Recht wäre. Schließlich sind die Städte ja direkt von den Abgasen betroffen. Also da könnte es schon eine gesetzliche Grundlage geben, sich da einzumischen. Hatten sie ja auch, meintest du? Ja, bis die Regierungen kamen, um die wirtschaftlichen Modelle der Industrie zu schützen. Und was haben die gemacht? Den Richter eingeschüchtert? Nee, natürlich nicht. Also wir sind ja nicht im Wilden Westen, aber es ist halt leider oder zum Glück, je nachdem von welcher Seite man es betrachten will, so, dass es bei Gesetzen immer einen gewissen Spielraum gibt, also wie man das interpretieren oder auslegen kann. Da hat ein Gericht zum Beispiel anfangs eine innovative und großzügige Auslegung gewählt, um einen umweltbewussten Fortschritt zu ermöglichen, ganz im Sinne eines grünen Europas. Aber im Rechtsstaat kann man eben auch gegen eine Auslegung klagen und das hat dann Deutschland gemacht. Heißt es also, Deutschland ist jetzt gegen die Umwelt? Ja, nicht zwingend gegen die Umwelt, aber eben für die Autoindustrie und um den Markt in Europa zu unterstützen. Das Gericht hatte dann den Städten gesagt, es ist zwar schön, dass sie alles Mögliche tun, um die Luftqualität in ihrer Region zu verbessern, aber sie könnten eben trotzdem nicht nachweisen, direkt von der Feinstaubverordnung betroffen zu sein. Mhm. Und dass deren Aufgabe auch nicht nur darin besteht, die Umwelt zu verbessern, sondern eben auch darin, die Vermarktung und Zulassung von Produkten, die den europäischen Normen entsprechen, zu ermöglichen. Und jetzt brummen Autos immer noch mit hohen Abgaswerten durch unsere Städte. Ja, außer die Stadt begrenzt die Anzahl der Autos. Aber wir wollen ja nicht weniger Autos. Es muss ja fließen, es muss ja was los sein. Naja, das eine hängt ja nicht vom... Naja, egal. Das ist jetzt nicht die Frage. Sondern? Ja, wichtig ist, dass die Städte auf europäischer Ebene zum ersten Mal als rechtmäßige Akteure angehört wurden. Aber ist das neu? Ja, es ist neu. Heißt folgerichtig nämlich, es kann ein Europa von unten geben. Bedeutet mehr Demokratie. Aber Städte repräsentieren ja nicht alle Menschen. Na, also Städte sind für viele Menschen ja schon die naheliegendste politische Ebene. Und die kann jetzt eben auf europäischer Ebene sogar rechtlich agieren. Aber klar, gibt natürlich auch andere Formen, wie sich Leute zusammentun, um dabei eine aktive Zivilgesellschaft zu bilden. Und die findet ja auch ihren Weg. Das geht dann Schritt für Schritt. Ich meine, Europa ist jetzt nicht so ein glattes, fertiges Ding wie unser Greif hier auf der Säule. Eher wie die Skulptur da, der komische Vogel. Teile sind ganz gut vorangekommen und gut definiert, andere nur skizziert und manche Stellen sind auch einfach leer oder noch zu erfinden und anzupassen. Also, dass die Zivilgesellschaft mitbestimmen kann, das mag auf der Hand liegen. Aber wie? Durch Wahlen? Ja, auch, aber das kommt ja nicht so oft vor. Also fürs Europaparlament zum Beispiel nur alle 5 Jahre. Aber klar, Wahlen, jede Wahl in einem europäischen Mitgliedstaat hat auch immer irgendwie mit Europa zu tun. Aber was ich eigentlich erzählen wollte... Ja, erzähl mal. Ja, dann lass mich auch erzählen. Ich lass dich doch. Gut, dankeschön. So, wo war ich stehen geblieben? Ah, genau. Und zwar, dass es eben doch vielleicht dazu kommen kann, dass es bessere Luft gibt in der Stadt. Und zwar, weil Verbrennungsmotoren, also genauer die von Volkswagen, doch weniger Abgase produzieren dürfen. Weil diesmal Rom, Warschau und Stockholm... Nee, weil eine NGO. Eine was? Eine NGO, also eine zivilgesellschaftliche Organisation, sowas wie Ärzte ohne Grenzen, Greenpeace oder Amnesty International. Ah ja, die kenne ich. Ja, und so eine Organisation, also die Deutsche Umwelthilfe konkret, die konnte erfolgreich gegen die Genehmigung von Abschalteinrichtungen durch das Kraftfahrtbundesamt, eine Behörde der Bundesrepublik, klagen. Ah ja, Dieselgate. Ja, oder eins seiner Nachbeben, das Thermofenstergate. Und was hat das jetzt mit dem Europäischen Gerichtshof zu tun? Naja, also es war eigentlich so. Die Bundesrepublik wollte die Sache damals vom Tisch haben und meinte, die Organisation wäre ja nicht direkt von der technischen Regulierung betroffen, weil sie die Autos ja gar nicht herstellt. Und deswegen könnte sie dann auch gar nicht erst vor Gericht klagen. Das Gericht in Schleswig-Holstein war sich da aber nicht ganz so sicher, denn irgendwie hatte die Sache mit dem Abkommen von Aarhus zu tun. Das hat Deutschland 2007 unterschrieben und darin geht es darum, die Beteiligung der Zivilgesellschaft zu stärken, gerade im Bereich Umwelt. Und deswegen hat sich das Gericht an den Europäischen Gerichtshof gewandt, um sich zu vergewissern, ob der Verein gegen eine Verwaltungsentscheidung überhaupt klagen darf und ob die Abschalteinrichtung überhaupt zulässig ist, weil sie eben bei durchschnittlichen Wetterverhältnissen schon in den Ausnahmemodus schaltet, der dann auch mehr Emissionen zulässt. Aber warum darf der Europäische Gerichtshof da was zu sagen? Das sind doch eigentlich interne Fragen. Naja, eben nicht, weil in der Europäischen Union soll es ja eine gemeinsame Rechtsstaatlichkeit geben. Und das heißt dann eben auch, dass es überall denselben Zugang zu Gerichtsverfahren geben soll. Und weil der Verein Umwelthilfe ein anerkannter Vertreter der Zivilgesellschaft in Sachen Umweltbelastung ist, ist er eben auch im Allgemeininteresse vor den höheren Emissionen betroffen und deshalb ein zulässiger gerichtlicher Vertreter. Ja, und wegen dieser technischen Vorrichtung gibt es eben europäische Richtlinien, die sowohl Standards für den Markt als auch die Qualität der Luft in der Europäischen Union sichern sollen. Also hat Volkswagen verloren? Ja, also nein, die Bundesrepublik hat verloren. Aber was hat sie verloren? Naja, eigentlich hat sie gewonnen, also an Demokratie zumindest. Aber den Fall, den hat sie verloren. Und das gleich auf zwei Ebenen. Einerseits ist die Vorrichtung nämlich nicht mehr zulässig und das Kraftfahrtbundesamt musste seine Entscheidung zurücknehmen. Andererseits, und das ist eigentlich viel wichtiger, steht jetzt fest, dass Organisationen, die Allgemeininteressen, speziell in Umweltfragen vertreten, sich in staatliche Verwaltung einmischen dürfen. Und das freut dich? Ja klar, ich meine, der Staat ist weder fehlerfrei noch frei von Interessen. Der Staat besteht aus vielen, vielen Verwaltungen und manche tragen entscheidend dazu bei, wie es im Land läuft und das oft abseits der Öffentlichkeit. Damit ist das Urteil eigentlich eher ein Fortschritt in Richtung Demokratie und Zugänglichkeit. Im Endeffekt verstärkt es doch auch das Vertrauen in die Behörden und den Staat. Und das wäre ohne Europa, ohne den Europäischen Gerichtshof, eben nicht passiert. Und es kann schiefgehen und kann gut gehen. Ja, kommt ganz auf die Perspektive an, für wen es letztendlich schiefgelaufen ist. Der Gerichtshof hat nicht die eine oder andere Haltung. Vielmehr gibt es in der Europäischen Union viele Perspektiven, die gegenseitig um die Hoheit kämpfen. Grünes Europa, demokratisches Europa, Europa des Marktes. Das sind unterschiedliche Kräfte, die alle am Gefieder unseres Vogels zerren. Und welche Richtung und wer und wie viele an einem Strang ziehen, das hängt eben immer auch von dir ab.